Einheit 3. D. Übung 2a. Neben mir steht jetzt Marika Kascher. Frau Kascher, wohin fahren Sie? Nach Freiburg. Ich arbeite dort in der Uniklinik. Fahren Sie jeden Tag mit dem Zug? Ich nehme lieber den Zug als das Auto. Denn so bin ich schneller in Freiburg und die Monatskarte ist nicht so teuer. Allerdings haben die Züge manchmal Verspätung. Wie kommen Sie zum Bahnhof? Mein Mann bringt mich mit dem Auto zum Bahnhof hier in Emmendingen. Er fährt dann weiter mit dem Auto zu seiner Arbeit. In Freiburg fahre ich dann noch 4 Stationen mit der Straßenbahn zur Klinik. Vielen Dank, Frau Kascher. Entschuldigen Sie, darf ich Sie auch fragen, wohin Sie fahren? Aber gerne. Vielleicht sagen Sie uns zuerst Ihren Namen. Ich heiße Lucy Ray. Ich fahre nach Basel. Ich will dort eine Freundin besuchen. Sie sind also nicht auf dem Weg zur Arbeit? Nein, ich arbeite hier in Emmendingen. Ich wohne nicht weit von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich fahre nur 5 Minuten mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ich möchte auch gerne etwas zu dem Thema sagen. Ja, gerne. Sie sind Herr... Fabiano Ballesteros. Also, ich fahre jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit nach Freiburg. Aber ich mache das nicht gerne. Die Züge haben oft Verspätung. Sie sind sehr voll. Im Sommer funktioniert die Klimaanlage oft nicht. Das Auto ist aber leider keine Alternative. Es ist teurer als die Bahn. Es gibt oft Stau und man findet nie einen Parkplatz. Warum ziehen Sie nicht einfach nach Freiburg? Das möchte ich gerne. Aber es ist sehr schwer, in Freiburg eine Wohnung zu finden, die ich bezahlen kann. Im Sommer, wenn das Wetter schön ist und es nicht regnet, fahre ich manchmal mit dem Motorrad. Vielen Dank für diese klaren Worte. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht wollen Sie auch wissen, wie ich zur Arbeit komme. Mein Arbeitsplatz ist eigentlich in Stuttgart und da fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit. Aber ich bin nicht so oft in meinem Büro. Für Reportagen wie diese über Wege zur Arbeit benutze ich das Auto und bin oft mehrere Tage unterwegs. Das war's für dieses Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Es grüßt Sie Urs Weimer. Und nun zurück ins Studio.